Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt dessen verkündet wird, was er dem Allerbarmer zum Gleichnis zuschreibt, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück.